Ich bin ein Prophet. Wie Christus oder Moses oder Spektowski. Man wird mich nie vergessen. Wieder schloss er die Augen. Die Kerze vor ihm flackerte. Er losch beinahe. Er bemerkte es nicht. Wenn du ein Prophet bist, dann vollbring ein Wunder. Sie wusste aus Spektowskis Buch, dass alle Propheten das taten. Beweis es mir. Ein Auge öffnete sich. Wozu benötigst du ein Zeichen? Kein Zeichen, ein Wunder. Ein Wunder ist ein Zeichen. Nun gut. Ich werde etwas tun, das es dir beweist. Er ließ seinen mürrischen Blick durch den Raum schweifen. Susi wurde klar, dass er jetzt ganz wach war, zurückgekehrt aus der anderen Welt, und dass ihm das nicht gefiel. Also, verwandle das hier in einen Stein. Sie hielt ihm einen Laib Brot entgegen, den sie neben einem Glas Erdnussbutter und einem Messer entdeckt hatte. Kannst du das? Ah, das Gegenteil eines Wunders Christi. Kannst du's? Er nahm ihr den Brotlaib ab und hielt ihn mit beiden Händen umklammert, starrte darauf und bewegte dabei lautlos die Lippen. Sein Gesicht begann sich zu verzerren. Seine Augen wurden zu schwarzen Steinen. Dann glitt der Brotlaib aus seinen Händen, schwebte empor, blieb vor seinem Gesicht in der Luft stehen, verformte sich und fiel wie ein Stein zu Boden. Wie ein Stein? Susi kniete sich davor nieder. Hatte das dämmerige Licht der Kerze auch sie in Trance versetzt? Das war kein Brotlaib mehr. Was vor ihr auf dem Boden lag, sah aus wie ein glatter, heller Stein, vom Wasser rundgeschliffen. »Mein Gott«, rief sie, »kann ich ihn anfassen?« »Ja, du kannst ihn behalten, Suzanne«, erwiderte er ruhig. »Doch nun geh in dein Quartier zurück, ich bin müde.« Tatsächlich sah er sehr erschöpft aus, das Gesicht eingefallen und bleich. »Wir sehen uns morgen beim Frühstück. Gute Nacht.« »Aber ich könnte dir beim Ausziehen helfen und dich ins Bett bringen, das würde ich sehr gern tun.« »Nein.« Er ging zur Tür, öffnete sie, hielt sie für sie auf. »Aber einen Kuss bekomme ich.« Sie küsste ihn im Vorübergehen sanft auf die Lippen. »Danke. Gute Nacht, Toni. Und vielen Dank für das Wunder.« Die Tür begann sich hinter ihr zu schließen, doch sie hielt sie mit der Spitze ihres Schuhs auf. »Darf ich den anderen davon erzählen? Ich meine, das ist doch das erste Wunder, das du vollbracht hast, nicht wahr? Sollten sie nicht davon erfahren? Aber natürlich nur, wenn du das willst. Lass mich schlafen.« Mit einem leisen Klick fiel die Tür ins Schloss. Und einen Augenblick lang verspürte Susi panisches Entsetzen. Das war es, was sie in ihrem Leben am meisten fürchtete. Dieses endgültige Geräusch, mit dem die Tür zur Wohnung und damit zum Leben eines Mannes vor ihr zufiel. Instinktiv hob sie die Hand, um zu klopfen. Dabei bemerkte sie den Stein, den sie hielt, und schlug damit gegen die Tür. Nicht heftig. Gerade laut genug, um ihn wissen zu lassen, wie verzweifelt sie war. Und leise genug, um ihn nicht zu verärgern, wenn er nicht öffnen wollte. Er wollte nicht. Kein Geräusch. Die Tür blieb zu. Leere umfing sie. Einsamkeit. »Toni?« Sie presste ihr Ohr gegen die Tür. Stille. Vollkommene Stille. Dann eben nicht. Langsam wandte sie sich ab und ging den Stein fest umklammernd die Veranda entlang zu ihrer eigenen Wohnung, als der Stein plötzlich verschwand, sie auf einmal nichts mehr in der Hand hielt. Verdammt! Was war geschehen? Wohin war der Stein verschwunden? Er hatte sich in Luft aufgelöst. Dann muss er eine Illusion gewesen sein, schoss es ihr durch den Kopf. Toni hat mich hypnotisiert, mir den Stein nur vorgegaukelt. Ich hätte wissen sollen, dass es so etwas nicht wirklich gibt. Und dann, zerbarst 1 Million Sterne in einem Feuerrad aus kaltem, blendendem Licht, das sie erfasste wie eine Flutwelle. Es kam von hinten und sie taumelte unter der ungeheuren Wucht. »Toni«, rief sie und fiel in das Nichts, das auf sie wartete. Sie dachte nicht, fühlte nicht, sah nur. Sah das Nichts tief unter sich, wie ein stilles, dunkles Meer, in das sie fiel und fiel und... Sie starb auf Händen und Knien, allein auf der Veranda, immer noch etwas festhaltend, das es nicht gab.